Als er die Stelle wiedererkannt hatte, blieb er stehen, sah sich um und wandte sich an einen jungen Burschen in rotem Hemd, der vor einer Mehlhandlung stand und gähnte. »Hier an der Ecke handelt doch ein Kleinbürger und seine Frau, nicht wahr?« »Es handeln hier viele Leute«, antwortete der Bursche und blickte Raskolnikow von oben herab an. »Und wie heißt er?« »Wie man ihn getauft hat, so heißt er auch.« »Bist du nicht aus dem Riasanischen Gouvernement? Aus welcher Gegend bist du denn?« Der Bursche sah Raskolnikow wieder an. »Wie soll ich's denn wissen, eure Durchlaucht? Bin zu dumm, um es zu wissen. Entschuldigen Sie gütigst, Durchlaucht.« »Ist das dort eine Schenke, dort drüben?« »Das ist ein Restaurant. Hat auch ein Billard und auch schöne Damen findet man dort.« Raskolnikow ging quer über den Platz. Dort an der anderen Ecke stand eine dichte Volksmenge, lauter Bauern. Er zwängte sich durch den dicksten Knäuel und sah sich die Gesichter an. Aus irgendeinem Grund drängte es ihn, alle anzureden. Aber die Bauern schenkten ihm keine Beachtung und redeten, stritten, lamentierten alle unter sich. Er blieb stehen, dachte nach und ging nach rechts in Richtung zum Weeschen Prospekt. Als er den Platz verlassen hatte, geriet er in die N-Gasse. Er war auch früher oft durch diese sehr kurze Gasse gegangen, die eine Biegung machte und vom Platz aus auf die Sadowaja führte. In der letzten Zeit hatte es sogar etwas Anziehendes für ihn, wenn ihm schwer zumute war, in dieser Gegend umherzuirren, damit es noch schwerer werde. Jetzt aber war er hierher gekommen, ohne etwas zu wollen. Hier gab es ein großes Haus, in dem lauter Schenken und andere Trink- und Speiselokale waren. Alle Augenblicke kamen von dort Frauenzimmer herausgelaufen, leicht gekleidet, wie man zu Hause oder in der Nachbarschaft herumzugehen pflegt, ohne Kopfbedeckung und Überwurf. Sie sammelten sich auf dem Trottoir, ein paar standen in Gruppen, besonders bei den Eingängen in das Erdgeschoss, wo man zwei Stufen tiefer in allerhand sehr lustige Lokale gelangen konnte. In einer dieser Gaststätten herrschte in diesem Augenblick starker Lärm und Geschrei, so dass man es in der ganzen Straße hören konnte. Auf einer Gitarre wurde geklimpert, es wurde gesungen, es ging sehr bunt zu. Eine große Gruppe von Frauen drängte sich am Eingang. Einige saßen auf den Stufen, andere auf dem Gehsteig, wieder andere standen und unterhielten sich. Auf dem Fahrdamm daneben schlenderte ein betrunkener Soldat mit einer Zigarette im Mundwinkel, schimpfte laut und wie es schien, wollte er irgendwo hineingehen, aber wahrscheinlich hatte er vergessen, wohin er wollte.